Manchmal sitzt du einfach da und fickst dir den Kopf. Dann denkst du zu viel nach, bis die erste Träne tropft. Dann komme ich zu dir und nehm dich in den Arm. Ich sag, dass ich dich lieb und dann wird dir wieder warm. Ich liebe dich so sehr und das weißt du auch genau. Wenn du nicht bei mir bist, ist diese Welt hier grau. Du bist mein Leben, ohne dich will ich nie sein. Wenn ich dich ansehe, ist es wie der Sonnenschein. Mit der Hoffnung und der Liebe und deinem Namen, da hast du gekriegt einen Platz auf meinen Arm. Und du tust für mich alles und das weiß ich ganz genau. Denn du bist für mich alles, du bist halt meine Frau. Ich konnte mir nie vorstellen, jemanden dich hier zu finden. Um dich anzusprechen, musste ich mich überwinden. Und ich weiß jetzt genau, das war einfach das Beste. Denn jetzt sind wir beide eins und das ist das Allerbeste. Jetzt sitze ich einfach hier und schreibe diesen Text. Mit dir in meinem Herz fühle ich mich wie verhext. Und du bist einfach da und ich liebe dich so sehr. Mit dir fühle ich mich so gut, das ist wahre Liebe, yeah. Was das hier mit dem wirklich für mich ist. Jeden Tag sitz ich da, weil ich dich vermisse, ja. 365 Tage im Jahr. Das ist klar, dass die Angst prompt mich erwischt. Mich packt, greift, jagt und wieder gepflegt. So ein Mist, wie wundervoll du wirklich bist. Jeden Morgen seh ich das verknautschte Gesicht. Heißer Körper, süße Augen, dieser Augenblick. Auch für mich unbeschreiblich, denn ich sage, was ich meine. Ewig an deiner Seite ist es ein Traum, der mich hier begleitet und ich kann es kaum glauben. Denn ich schenke dir die Sterne und will nur mit dir sein. Dich aus jedem Traum befreien vom Leid, da du meine Seele teilst. Möchte ich erkennen, was es ist, da es ohne dich so endlos für mich ist.